sein wird, und das wird es auch. Habe ich aber auch angedeutet, dass ich meine, dass dieser Dualismus, dessen Jens Michael aufgezeigt hat und auch vor allen Dingen auch gezeigt hat, in welcher Totalität er gesellschaftlich vorhanden ist, welche Tragödie dieser Dualismus letztendlich für die bedeutet, die auf der Naturseite sozusagen verhaftet wurden, die auf der Naturseite zumindest scheinbar für immer und ewig verortet wurden. Das ist völlig klar, dass ich das ganze Problem hier überhaupt nicht darstellen kann. Das traue ich mir überhaupt nicht zu. Das versuche ich auch deshalb gar nicht erst. Ich denke eigentlich, dass man dem voranschicken müsste, ganz sicher schon mal eine Analyse des Verhältnisses von Natur und Geschichte. Das ist etwas, was Adorno gemacht hat. Das hat er gemacht komprimiert dargelegt in einem Aufsatz, der zur Idee der Naturgeschichte heißt. Wer sich dafür interessiert, kann gern, nachdem wir hier die Veranstaltung beendet haben, mal auf mich zukommen. Ich kann den Literaturtipp geben, weil ich meine, dass das ein Komplex ist, dem müsste man eine extra Sitzung widmen, nur alleine, um das Problem darzustellen. Ich glaube aber, dass das eines der grundlegendsten Probleme ist, in denen oder einen grundlegendsten Erscheinungsformen ist, des Ausdrucksformen des Geist-Natur-Dualismus, der eigentlich zeigt, welche fatale Situation die Tiere ausgeliefert sind und aber auch zeigt, was das für uns eigentlich heißt, an Theoriearbeit zu leisten, um diesen Dualismus im Denken aufzulösen. Adorno hatte bereits in seinem Aufsatz, den ich eben schon genannt habe, ausgeführt, dass sich der Geist-Natur-Dualismus, vor allem hat er ausgeführt, wie das passiert, in einer Antithese von Natur und Geschichte niederschlägt. In einem anderen Aufsatz unter dem Titel Fortschritt hat Adorno darauf hingedeutet, anhand einer Kritik am kantischen Idealismus, welches zentrale Problem sich daraus ergibt, dass der Idealismus das Auseinandertreten von Natur und Geschichte auf die Spitze getrieben hat, indem er der Natur unterstellt hat, sie hege von vornherein die Absicht, den Menschen mit ihr zu versöhnen. Sprich, Kant hatte sozusagen festgelegt, hat das als genuine Eigenschaft der Natur gemacht, dass sie diese Absicht hat, also er hat sie sozusagen zum Objekt Subjekt gemacht. Das klingt erstmal eigentlich sehr nett, die Natur hilft zur Versöhnung, das wollen wir alle und finden wir erstmal total klasse. Adorno hat aber auch gleich darauf hingewiesen, welches Problem das mit sich bringt, der Natur diese Absicht zuzuschreiben. Die dogmatisch-rationalistische Starrheit, mit der eine solche Absicht der Natur unterstellt wird, als wäre diese nicht selbst in die Entwicklung einbegriffen und veränderte damit ihren eigenen Begriff, ist Abdruck jener Gewalt, welche der identitätssetzende Geist der Natur antut. Die Statik des Naturbegriffs ist Funktion des dynamischen Vernunftsbegriffs. Je mehr dieser vom Nicht-Identischen an sich reißt, umso mehr wird Natur zum residualen Caput Mortuum, also zum Totenkopf, zum Toten, meint er damit, zur Leiche. Und das gerade erleichtert es, sie mit den Qualitäten von Ewigkeit auszustaffieren, die ihre Zwecke heiligen. Was diese Zwecke alles sind, womit man also sozusagen mit der Ewigkeit der Natur und ihrer Gesetze sozusagen in Ideologie, Produktion und Transfer arbeitet, also da gehört alles dazu vom sozialdarwinistischen Denken und von rassischen Merkmalen, die man Menschen zuschreibt und aus denen man Eigenschaften ableitet und so weiter und so fort, das werde ich jetzt hier nicht ausführen. Ich will nur darauf hinweisen, was das für ein schwerwiegendes Problem ist, das er hier zur Sprache gebracht hat, was aus diesem Dualismus sich ergibt, wenn er dann sozusagen in Natur und Geschichte erscheint. Adorno hat die Intention verfolgt, diese beiden Begriffe, also im Denken natürlich, zu einem Punkt zu treiben, an dem sie in ihrem puren Auseinanderfallen aufgehoben sind. Was das heißt, ist natürlich, dass er versucht, diesen Dualismus versucht aufzulösen, insofern, dass er auch die Ideologien, die damit verbunden sind, knacken wird. Ich habe schon angedeutet, das ist ein hochkomplexer Vorgang, wie Adorno das gemacht hat und dafür führt er unheimlich viele Begriffe und Kategorien an, deswegen wird das hier nicht passieren. Ich denke nur, dass das etwas Wegweisendes ist und deswegen sage ich das vorab. Für uns, ich will es zu unseren Problemen ganz konkret zurück oder gleich zu sprechen kommen, für uns stellt sich natürlich die Frage, warum die Überwindung der Antithetik von Natur und Geschichte für all diejenigen, also uns, von Bedeutung ist, die nun alltäglich das repressive Mensch-Tier-Verhältnis kritisieren und seine Umwandlung in ein friedliches, gewaltloses, eines Tages freies für möglich halten und auch für notwendig halten. Ich will die Antwort gleich vorwegnehmen. Ich meine, dass sie überaus bedeutsam ist, weil der Dualismus von Natur und Geschichte den Dualismus von dem ursprünglich Daseinenden, dem unverrückbaren Urzustand von Statik und Stillstand auf der Naturseite, da wo die Tiere verortet werden, und Bewegung, dem ständig neu werdenden, fortschreitenden, zu höher entwickelten und emanzipierten auf der gesellschaftlichen Seite enthält, wo wir natürlich wohnen, ist ja klar. Das stimmt auch, nur so einfach ist das nicht. Das ist deshalb nicht so einfach, schon einfach in der Praxis, dass sich daraus, wenn man das so festschreibt, für Tiere eine katastrophale Folge ergibt. Weil wenn sie nämlich ausschließlich auf der geschichtslosen Naturseite verortet werden, dann sind sie von jeder gesellschaftlichen Möglichkeit abgeschnitten, Befreiungsobjekte zu werden. Hinzu kommt, dass sie, weil sie längst schon auf die, und das wird nicht wahrgenommen, ja auch, schon, dass sie auch schon längst auf die menschliche Gesellschaftsseite ja verschleppt werden und dass sie auf dieser Seite nicht Geistwesen sind und damit auch als niemand gelten. Sie sind also insofern doppelte Gefangene durch diesen Dualismus. Erstens sind sie in dem Zustand ewiger Starre der ersten Natur darin verbannt, ohne Aussicht, jemals von der Dynamik des Gesamtzugs der Geschichte erfasst zu werden und mit uns sozusagen dann gemeinsam ins Reich der Freiheit zu fahren. Und zweitens, eben wie ich schon erwähnte, als Sklaven, die unter Isolationshaftbedingungen in den dunklen Kellerverliesen des Gesellschaftsbaus dahin vegetieren. So wie viele kennen die Metapher, wir haben sie auch in unserem Band nochmal hervorgekramt, des Wolkenkratzers, in dem die Tiere im Keller wohnen, also nicht mal mehr sichtbar. Und das nicht mehr sichtbar sein drückt sich bei uns in unserer Gesellschaft in der Regel dadurch aus, dass sie als Produktionsmittel und Ware in Wert genommen sind und dann auch nur als solche wahrgenommen werden natürlich und für sie als Individuum keine Aussicht auf Entlassung besteht, weil einen Gefangenen, der nicht existiert, den kann man auch nicht befreien. Das ist, da sage ich, da ist eigentlich ein volles Fund drin, dass es eigentlich allein das schon reichen würde. Ich könnte hier schon aufhören zu sagen, dass man, wenn man dieses falsche Denken eines gesetzten Gegenpols zur Geschichte der Natur im Geist, also der Bewegung ist und Veränderung und Natur eben Starrheit, heißt, die Tiere sind in so einer Art ewigen Eis eingefroren. Und es ist jetzt eigentlich an uns, ein ganz langer Weg, diesen langen Weg zu beschreiten, dieses Eis nach und nach zu schmelzen. Dass wir das heute Nachmittag nicht tun, habe ich, glaube ich, schon vorweggenommen. Also wenn Leute da jetzt enttäuscht sind, dass das nicht passieren wird, dann kann ich es nicht ändern. Ich denke aber, dass dieses Abschmelzen, dieses, also um dieses, in diesem Bild zu bleiben, deshalb notwendig ist, weil wir einfach sehen müssen, dass nur dann, wenn wir wissen, dass sich etwas, also davon überzeugt sind, dass sich etwas ändern lässt, nur dann ist das, was ist, eben nicht alles. Das heißt, dann können wir nur überschreiten. Das ist, klingt jetzt sehr banal, aber ich glaube, dass das manchmal nicht registriert wird. Ich werde jetzt ganz, und das war jetzt nur eine Vorbemerkung, weil ich diese Geschichte, im wahrsten Sinne des Wortes, Geschichte, Natur und Geschichte nicht weiter verfolgen will. Ich habe dieses Motiv eigentlich nur aufgegriffen, um zu sagen, wo wir gerade stehen und was das für Probleme, ungeheure Probleme sind, die erstmal in Theoriearbeit bewältigt werden müssen oder auch bewältigt werden müssen, bevor sie wirklich eines Tages veränderte gesellschaftliche Praxis werden kann, an der wir natürlich meiner Meinung nach immer gleichzeitig arbeiten müssen. Ich will jetzt zu sehr konkreten Formen, fasslichen Formen, alltäglichen Formen des Geist-Natur-Dualismus übergehen, Formen, die wir aus unserer Arbeit, aus unseren Auseinandersetzungen kennen. Ich möchte anfangen mit einer Erscheinungsform des Geist-Natur-Dualismus, die noch sehr offensichtlich ist, die noch durchschaubar ist, die sogar noch also so fast räumlich bildlich vor uns steht, und möchte dann aber sozusagen von diesem Konkreten bisschen wegkommen und in verhülltere Formen übergehen, wo dieser Dualismus überhaupt gar nicht mehr erkennbar ist. Ich fange mit dem Profansten an. Was kann das sein? Das ist Religion. Weil in der Religion ist die Welt noch in Ordnung, da gibt es den Götterhimmel und da gibt es uns da unten, und das ist doch klar, dass ich da einsteige. Ich steige da aber auch ein, weil ich immer noch meine, und das ist eigentlich das Unfassbare, meine Tante würde jetzt sagen, unfassbar, wir können zum Mond fliegen und glauben tatsächlich noch, dass es einen Gott gibt, aber so ist es eben. Es ist eben nicht so, dass mit der Entwicklung der Produktivkräfte sozusagen die Erkenntnis gewachsen ist, dass das Hokuspokus und Aberglaube ist, ganz und gar nicht, sondern wir können ja auch eigentlich, das Wort können wir auch schon wieder streichen, wir können beobachten, dass die Neigung, sich in Religionen hinzugeben, ich würde sagen, im Moment erstmal tendenziell wächst, und dass man das auch daran sieht, in welchem Ausmaß der biblische Kreationismus gerade wieder auf dem Vormarsch ist. So, darauf werde ich aber jetzt nicht näher eingehen. Worauf ich aber eingehen werde, ist auf die Religion als Erscheinungsform des Geist-Natur-Dualismus, als eine der Welt, also der weltumspannendsten und auch eine der aggressivsten Formen. Wie Alfred Schmidt in seiner Abhandlung Der Naturbegriff in der Lehre von Marx herausstellt, war der Gottesbegriff für Karl Marx der abstrakteste Ausdruck von Herrschaft, stets verbunden mit einem dogmatisch vorgegebenen einheitlich geistigen Gesamtsinn der Welt. Wer an einen Schöpfer glaubt und seine Macht anerkennt, der geht davon aus, dass Mensch und Natur essentiell festgelegt sind. Solange ein Gott uneingeschränkt die Geschicke von Mensch und Natur bestimmt, bleiben beide Objekte, so. Oder wie Marx es ausdrückt, sie werden zur Schöpfung erniedrigt. Und es gibt keine Möglichkeit für ein selbstbestimmtes Dasein in Freiheit. Das will ich nochmal erläutern. Und das möchte ich erläutern an einem Zitat von Marx, wo er versucht darzustellen, was eigentlich selbstständig und selbstbestimmt heißt. Ein Wesen gilt sich erst als Selbstständiges, sobald es auf eigenen Füßen steht, und es steht erst auf eigenen Füßen, sobald es sein Dasein sich selbst verdankt. Ein Mensch, der von der Gnade eines anderen lebt, betrachtet sich als ein abhängiges Wesen. Ich lebe aber vollständig von der Gnade eines anderen, wenn ich ihm nicht nur die Unterhaltung meines Lebens verdanke, sondern wenn er noch außerdem mein Leben geschaffen hat, wenn er der Quell meines Lebens ist und mein Leben hat notwendig einen solchen Grund außer sich, wenn es nicht meine eigene Schöpfung ist. Die Schöpfung ist daher eine sehr schwer aus dem Volksbewusstsein zu verdrängende Vorstellung. Das durch sich selbst Sein der Natur und des Menschen ist ihm unbegreiflich, weil es allen Handgreiflichkeiten des praktischen Lebens widerspricht. Ein konsequenter Atheismus, die Negation Gottes, ist unabdingbare Voraussetzung dafür, dass Menschen jemals frei sein und damit auch die Tiere befreien können. Nur wer begreift, dass Menschen Ursache und Schöpfer ihrer selbst sind, kann die Lebenswelt für Mensch und Tier so gestalten, dass Wesen und Existenz des Menschen eines Tages nicht mehr in Widerspruch stehen, sondern miteinander versöhnt sind. An der Tatsache, dass die Existenz Gottes unweigerlich Knechtschaft für Mensch und Tier bedeutet, ändern auch moderne ökologisch ausgerichtete Christen nichts, die davon reden, eine anthropozentrische Auslegung der Bibel sei nicht mehr zeitgemäß. Solange es Theologen mit ihren ebenso heuchlerischen wie hilflosen Versuchen gelingt, den Schreckensherrschaftsbefehl, den ihr Gott seinen Ebenbildern und Stellvertretern auf Erden in der Genesis erteilt hat, zu vertuschen oder in das häufig strapazierte Prinzip Verantwortung, das ist ja so die Rhetorik der Ökologie, zu verbiegen, solange wird die Unterjochung der Schöpfung durch ihren Gott immer wieder mit Hilfe von den albernen Hokuspokus sogenannter Tiergottesdienste bestätigt. Der Kitsch, von dem Gott, der auf seine wunderschöne Schöpfung schaut, kleistert jeden kritischen Gedanken zu. Die Tierhölle Menschenwelt verliert ebenso ihre Grausamkeit wie der Kindermord von Bethlehem, der zu Weihnachten in buntes Marzipan und Gummizucker gegossen, einfach in den Mägen verschwindet. Ich habe hier ein Bild von Karl-Heinz Deschner gebraucht, der in seinem Aufsatz Kitsch, Konvention und Kunst gerade die, also unter anderem auch die Manipulationstechniken des Christentums, via Kitsch analysiert hat. Ich kann das sehr empfehlen. Organisationen wie Aktion Kirche und Tiere, akut, vielen von euch sicher bekannt, die allen Ernstes behaupten, der weltweite Umgang mit unserem Mitgeschöpf Tier steht im krassen Gegensatz zur Botschaft der Bibel, üben sich an der Quadratur des Kreises. So will beispielsweise Holger Jahnke, zweiter Vorsitzender von Akut und Gemeindepfarrer in Hamburg, einerseits am Gottesbegriff als abstrakten Ausdruck für die Existenz eines Schöpfers und allmächtigen Herrschers festhalten, andererseits einer Befreiung der gesamten Schöpfung das Wort reden. Kleine Zwischenbemerkung, wenn jetzt immer der Herr Jahnke zitiert wird, ich meine es jetzt ganz ernst, es ist nicht persönlich gemeint. Ich habe nur diesen Vortrag von ihm gehört und fand ihn einfach, also als perfektes Exemplum, um darzustellen, wo meiner Meinung nach das Problem liegt, in der Praxis Christen für Tiere. Jahnke kritisiert, dass seine Kollegen in den Amtskirchen den Tieren immer noch absprechen, dass sie eine unsterbliche Seele, wie er sagt, göttliche Energie und Schlüssel zur Gleichberechtigung haben. Er plädiert für eine neue Theologie der Lebewesen, er nennt das Zoontologie, ich glaube, der Begriff stammt von einem Theologen, ich glaube, der heißt Hagenkort, das ist jetzt Spekulation, ich weiß nur, dass Jahnke diesen Begriff sehr gerne operiert. Diese Zoontologie geht von einer engen geistigen Verbindung zwischen Gott, Mensch und Tier aus. Die Erlösung der Welt beginnt im Stall von Bethlehem, mahnt Jahnke. Die Zoontologie geht davon aus, dass die Tiere dort nicht zufällig herumgestanden haben, sondern weil es eine geistige Verbindung zwischen Gott, Mensch und Tier gibt. Die Kreatur befände sich im Gegensatz zu Menschen noch im Urzustand des Paradieses. Sie sei frei von Sünde und hätte somit ein unmittelbareres und ungestörteres Verhältnis zu ihrem Schöpfer. Diese vertrauensvolle Beziehung zwischen Gott und Tier käme angesichts des gewaltsamen Todes, das den Tiere Tag für Tag in den Schlachthöfen zum Beispiel erdulden müssen, zum Tragen. Wenn Tiere nicht vor dem Metzger fliehen und sich von ihm das Messer an die Kehle setzen lassen, dann hat das vielleicht etwas mit Gottes Erfahrung zu tun, spekuliert Jahnke mit dieser objektiv zynischen Interpretation des Verhaltens von Tieren, die angesichts ihrer Mörder eines grausamen Todes vor Entsetzen erstarren. Wie gesagt, das Erstarren wird von ihm als Gottvertrauen interpretiert. Das möchte ich hier nochmal ganz klar betonen. Vor allem aber, und das ist für mich hier das wesentliche Problem, affirmiert er mit seiner überaus ignoranten Aussage die herrschenden Verhältnisse der Schlachthofgesellschaft. Etwas Vertrauen in den Schöpfer und schon erhält jedes noch so blutige Massaker seinen göttlichen Sinn. Es gehört zu den Prinzipien des christlichen Aberglaubens, das irdische Grauen als himmlisch-göttliche Fügung zu verklären, um bloß keinen radikalen Widerstand gegen das Unrecht aufkommen zu lassen. Daher schweigt der Pfarrer auch tunlichst zu der Tatsache, dass sich viele Milliarden von Tieren verzweifelt gegen ihren gewaltsamen Tod, ob es nun durch Beil, Harpune oder Gas ist, wehren. Ein weiterer Grund mag sein, dass die Grenzen des Christentums, die der Pfarrer selbst dann einräumt. Das Christentum ist keine vegetarische Initiative, sagt der Akutvorstand. Die Behauptung, dass Jesus Vegetarier war, ist nicht zu halten. Für einen Christen freilich ein guter Grund, davon Abstand zu nehmen, den Vegetarismus zum kategorischen Imperativ einer vernünftig eingerichteten Gesellschaft zu erheben. Dass der Pfarrer dennoch empfiehlt, sich möglichst im Fleischverzicht zu üben, beruht nicht etwa auf seiner Empathie mit der geschundenen Kreatur, sondern auf der Sorge, dass sein weltweit zu den profitabelsten und Konzernen gehörendes Unternehmen Investoren verlieren könnte. Jahnke, wenn Christen aus der Kirche austreten, weil sie die Ernährung ihrer Glaubensbrüder stört, dann sollten die anderen Christen Vegetarier werden. Von Akutvorstand Jahnke ist nicht nur zu erfahren, was den meisten der modernen Christen die Heiligkeit des tierlichen Lebens wert ist, er erläutert auch, was die organisierten Tierfreunde in den Amtskirchen unter Befreiung der gesamten Schöpfung verstehen. Es kommt sozusagen ein längeres Bekenntnis, das habe ich am Radio-Feature entnommen, ist von demselben Urheber. Nach meinem Glauben empfinde ich, dass Gott diese Welt geschaffen hat und mich auch mit all meiner Verletzlichkeit, meinen Sehnsüchten, Schmerzen, Leidenschaften und gesetzt hat. Und er hat uns auch Wesen geschaffen, die genauso empfinden wie ich. Nur mit einem anderen Sprachkodex. Und es ist die Frage, ob ich jetzt sage, ich bin der Höhere, ich bin die Krone der Schöpfung, was ich nach biblischer Weisung ja auch bin. Aber dann ist die Frage, wie gehe ich als König mit meinen Untergebenen um? Und ich kann ein Willkürherrscher sein, ein Diktator, und das sind wir. Das muss man wirklich sagen. Da sind die Diktatoren, die wir aus der Geschichte kennen, eigentlich Waisenknaben gegen uns. Wenn man das mal in unseren Bildern fassen will. Und ich merke einfach, dass ich das nicht möchte. Also meine Hoffnung ist, dass das Volk irgendwann einmal sagt, wir hatten einen gnädigen König. Das Diktum von gnädigen Herrscher hat nichts mit dem Gedanken an Emanzipation zu tun. Es ist reaktionär, es ist feudalistisch, unterdrückerisch und es ist antiaufklärerisch. Es steht nicht nur im Widerspruch zu jeder Idee von Freiheit, es spricht ihr Hohn. Das oben genannte Beispiel macht deutlich, wie die Theologie den Befreiungsbegriff in Anführungsstrichen instrumentalisiert und zum Ideologem heruntergewirtschaftet hat, um Menschen für ihren Schöpfermythos zu öffnen und zu manipulieren. Die Lehren des modernen Christentums der Amtskirchen, das im Gewande des gewaltfreien, toleranten, mitfühlenden Jesusmenschen daherkommt, unterscheiden sich nicht wesentlich, sondern nur in Nuancen von dem Sektenhokuspokus des universellen Lebens, dessen Mitglieder sich ja immer gern als kritische Dissidenten inszenieren, was sie natürlich überhaupt nicht sind, und auch nicht von extremistischen Ausformen und auch nur von extremistischen Ausformen des Christentums wie der eben schon erwähnte Fundamentalismus. Der Kirchenkritiker Karl-Heinz Deschner hat recht, wenn er sagt, dass die Kriminalgeschichte des Christentums bis heute kein Ende gefunden hat, weil die Auswirkungen seiner Ideologie, die vielen Folgen seines dogmatischen Wahnsinns, der sich ja nie mit dem bloßen Glauben begnügt, der vielmehr missionieren, ausgreifen, erobern will, nach wie vor kriminell ist. Nach Auffassung von Karl Marx ist die Kritik der Religion die Voraussetzung aller Kritik. Denn Religionskritik richte sich mittelbar gegen jede Welt, gegen jene Welt, deren geistiges Aroma die Religion ist. Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist Opium fürs Volk. Die Erkenntnis, die am Ende der Marxischen Religionskritik steht, ist, der Mensch macht die Religion macht nicht den Menschen. Und zwar ist die Religion das Selbstbewusstsein und das Selbstgefühl des Menschen, der sich selbst entweder noch nicht erworben oder schon wieder verloren hat. Aber der Mensch, das ist kein abstraktes, außer der Welt hockendes Wesen. Der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, Sozietät. Dieser Staat, diese Sozietät produzieren die Religion, ein verkehrtes Weltbewusstsein, weil sie eine verkehrte Welt sind. Erst der Mensch, der in der fantastischen Wirklichkeit des Himmels, wo er einen Übermenschen suchte, nur den Widerschein seiner selbst gefunden hat, wird nicht mehr geneigt sein, nur den Schein seiner selbst, nur den Unmenschen zu finden, wo er seine wahre Wirklichkeit sucht und suchen muss. Ich möchte jetzt gleich direkt, ich denke, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich diesen Vortrag nicht immer unterbreche, um zu sagen, wir diskutieren jetzt die Religion, dann diskutieren wir idealistische Menschenbilder, sondern ich werde euch jetzt zumuten, sozusagen mit mir aus dem Götterhimmel runterzusteigen, und jetzt werden wir versuchen, also ganz auf dem Boden dieser Welt zu sein, um gleich festzustellen, dass diese Welt nicht vernünftiger ist als die, die ich eben beschrieben habe. Der Mensch als Ideologie. Hat der Menschenverstand den einst von ihm selbst produzierten Nebel des Jenseits der Wahrheit aufgelöst, bedeutet das nicht, wie ich eben schon sagte, dass damit die Wahrheit des Diesseits gefunden ist. Es ist zunächst die Aufgabe der Philosophie, die im Dienste der Geschichte steht, nachdem die Heiligengestalt der menschlichen Selbstentfremdung entlarvt ist, die Selbstentfremdung in ihren unheiligen Gestalten zu entlarven. Zunächst scheinbar unheilige Gestalten sind säkularisierte Formen vom Schöpfungsmythos und der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, mit denen der Geist Natur, Dualismus, irdische Bodenhaftung erlangt hat. Laut Adorno gehört dazu die Würde, die Kant einer Menschheit zugeschrieben hatte, die ihren Begriff an der Differenz von der unterdrückten Tierheit hat. Einmal dünkte das Subjekt sich eine kleine Gottheit im Bewusstsein seiner eigenen Freiheit, ebenso wie als herrschaftlicher Gesetzgeber, schreibt er in Jargon der Eigentlichkeit. An einer anderen Stelle des Essays analysiert er die Würde als ein aufgesetztes, falsches Selbstbewusstsein des Subjekts, das sich einbildet, bereits den Naturzwang gebrochen zu haben, seiner selbst mächtig zu sein und sich frei seines Verstandes zu bedienen. Adorno: Würde war nie viel Besseres als die Attitüde der Selbsterhaltung, die sich für mehr ausgibt, und das Geschöpf tut hier nichts anderes als den Schöpfer mimen. Diese idealistische Form des Geist-Natur-Dualismus, ein metaphysischer Humanismus, der eine Einheitsfront der Menschen gegen die Tiere bildet, gehört zur ideologischen Matrix der die wahre tierproduzierenden Gesellschaft. Sie wird somit auch von all jenen propagiert, die die herrschenden Verhältnisse zementieren wollen. So wird beispielsweise in einem Pamphlet mit dem Titel »Ich esse Blumen« die Forderung erhoben, zur Erreichung des wahrhaft menschlichen Zustands an der Idee des Menschen, die mit der Idee Unterscheidung vom Tier identisch sei, festzuhalten. Ich möchte vielleicht ganz kurz was zu der Herkunft von diesem Pamphlet sagen. Also dieses Pamphlet, eigentlich muss ich sagen, ist es schon mal die ganze Art, wie es verfasst ist und auch aufgrund seines, ja, ich sage einfach Niveaus, also niedrigen Niveaus, eigentlich nicht der Rede wert, lange diskutiert zu werden, weil es eigentlich nichts anderes ist als eine apologetische Hymne auf die bürgerliche Gesellschaft, ohne Ende eine Holocaust-Banalisierung nach der anderen dranhängt, um sozusagen die Tierrechtsbewegung madig zu machen. Und ich werde das jetzt trotzdem an einer Stelle sozusagen aufbrechen wollen oder zumindest analysieren wollen, bitte das in Anführungsstrichen, weil eben auch da eine, wie ich meine, hanebüchene Interpretation der kritischen Theorie zu erkennen ist, eine Interpretation, der ich einfach hier ganz energisch entgegentreten möchte. Nochmal zurück, Sie haben gesagt, dass das Garant des wahrhaft menschlichen Zustands das Festhalten an der Idee des Menschen die Sie mit der Unterscheidung vom Tier identifizieren. In diesem Zusammenhang bedauerlich ist nicht nur, dass die Autoren mit ihrer Forderung beweisen, dass sie nicht einmal ansatzweise eine Ahnung von der Dialektik der Natur, geschweige denn von der Dialektik der Naturbeherrschung haben. Schlimm genug, dass sie von einer Notwendigkeit der Hypostasierung des menschlichen Geistes reden, mit der sie ja nun, wie sie sagen, die Gefahr abwehren wollen, dass Veganer und Tierbefreiungsaktivisten, wie sie fälschlicherweise behaupten, den Menschen in Natur auflösen wollen, dass sie sich, um ihre Thesen, die zu nichts anderem da sind, als das zu propagieren, was ohnehin der Fall ist, die nötige Gravität zu verleihen, ausgerechnet auf Horkheimers und Adornos Dialektik der Aufklärung stürzen, kommt einer, wie Gerhard Hahnloser das mal in einem anderen Zusammenhang über die antideutsche Szene sagte, weil wir reden hier von der antideutschen Szene, kommt einer rituellen Hinrichtung der kritischen Theorie gleich. Als Argument für ihre total missglückte, vor allem falsche Interpretation des Kapitels Mensch und Tier bemühen sie zu allem Übel auch noch die Einleitungssätze des Fragments, dessen zivilisationskritische Aussage im absoluten Widerspruch zum affirmativ bürgerlich-idealistischen Ansatz der Antideutschen steht. Ich zitiere das nochmal, was da bemüht wurde. Das sind zwei Sätze, die wahrscheinlich die meisten von euch in- und auswendig kennen und schon davon träumen. Ich lese sie trotzdem. Die Sätze lauten, die Idee des Menschen in der europäischen Geschichte drückt sich in der Unterscheidung vom Tier aus. Mit seiner Unvernunft beweisen sie die Menschenwürde. Was von den antideutschen Antidialektikern eifrig beklatscht wird, die Naturvergessenheit, die Leugnung der Naturanteile des Menschen, die Eliminierung seines inneren Tiers, begreifen Horkheimer und Adorno als Tragödie der Zivilisation, und zwar als Tragödie schlechthin. Absolute Naturbeherrschung ist absolute Naturverfallenheit, die ständige Rückfälle in die Barbarei zeitigt, sodass die Geschichte des Menschen eine Geschichte von Katastrophen ist, die mit Auschwitz ihren vorläufigen Kulminationspunkt erreicht hat. Die Frankfurter hatten erkannt, dass die Vernunft nicht nur ein Organ der Humanisierung, sondern auch ein Organ des blinden Selbsterhaltungstriebs ist. Dass Vernunft ein anderes als Natur und doch ein Moment von dieser sei, ist ihre zu ihrer immanenten Bestimmung gewordene Vorgeschichte. Naturhaft ist sie als die zu Zwecken der Selbsterhaltung abgezweigte psychische Kraft. Einmal aber abgespalten und der Natur kontrastiert, wird sie auch zu der anderen. Dieser entragend ist die Vernunft mit Natur identisch und nicht identisch, dialektisch ihrem eigenen Begriff nach. Je hemmungsloser jedoch die Vernunft in jener Dialektik sich zum absoluten Gegensatz der Natur macht und an diese in sich selbst vergisst, desto mehr regrediert sie verwilderte Selbsterhaltung auf Natur. statt dem Kreislauf der Naturbeherrschung und Naturverfallenheit durch Reflexion, die Frankfurter nennen das Eingedenken der Natur im Subjekt, dieser Begriff kursierte schon öfter, glaube ich, in unseren Debatten, um diesen Kreislauf zu durchbrechen, versuchen die antideutschen Idealisten, den Geist-Natur-Dualismus in der absoluten Idee der menschlichen Vernunft aufzulösen. Diese findet sich in der Rhetorik der Menschenwürde, die durch die kantische Philosophie geadelt wurde, ihren Ausdruck. Und wir finden sie, ich lese das jetzt auch nochmal vor, was eigentlich Menschenwürde heißt und wie sie zum Ideologem wuchert, in dem Aphorismus ad Beethoven. Was mir an der kantischen Ethik so suspekt ist, ist die Würde, die sie im Namen der Autonomie dem Menschen zuspricht. Die Fähigkeit der moralischen Selbstbestimmung wird dem Menschen als absoluter Vorteil, als moralischer Profit zugeschrieben und insgeheim zum Anspruch der Herrschaft gemacht, der Herrschaft über die Natur. Das ist die reale Seite des transzendentalen Anspruchs, dass der Mensch der Natur die Gesetze vorschreibt. Die ethische Würde bei Kant ist eine Differenzbestimmung. Sie richtet sich gegen die Tiere. Sie nimmt tendenziell den Menschen von der Schöpfung aus und damit droht ihre Humanität unablässig in Inhumanität umzuschlagen. Fürs Mitleid lässt sie keinen Raum. Nichts ist dem Kantianer verhasster als die Erinnerung an die Tierähnlichkeit des Menschen. Deren Tabuierung ist allemal im Spiel, wenn der Idealist auf den Materialisten schimpft. Die Tiere spielen fürs idealistische System virtuell die gleiche Rolle wie die Juden fürs faschistische. Die Hypostasierung der Idee des Menschen als Idee der Unterscheidung des Menschen vom Tier hat, wie Adorno und Horkheimer in Dialektik der Aufklärung beschreiben, fatale Folgen. Das prononcierte Menschengesicht, das beschämt an die eigene Herkunft aus Natur und die Verfallenheit an sie erinnert, fordert unwiderstehlich nur noch zum qualifizierten Totschlag auf. Die Judenkarikatur hat es seit je gewusst und noch der Widerwille Goethes gegen die Affen wies auf die Grenzen seiner Humanität. Für Adornos Philosophie war nach seiner eigenen Aussage so gut wie von Anfang an das Motiv der Kritik von Naturbeherrschung und naturbeherrschender Vernunft, dass der Versöhnung mit Natur des Selbstbewusstseins des Geistes als eines Naturmoments bestimmt. Adorno begreift die Hypostase des Geistes als des schlechterdings Ersten und des schlechterdings Tragenden als eines der schwerwiegendsten Probleme der Philosophie, weil deren zentrales Medium nun mal der Geist ist. Dadurch, dass Denken im Begriff sich vollzieht, wird das Organ des Begriffs, nämlich eben Bewusstsein, schon von vornherein in eine Art von Prioritätsstellung herein manövriert. Ein Grund für Adorno, die Kritik an der Hypostase des Geistes als eine der zentralen Aufgaben der kritischen Theorie zu benennen. Ich will jetzt einen kleinen Exkurs einschieben, aber wirklich nur einen kleinen, welche Auswirkungen das auf Moralphilosophie hat, die Hypostase des Geistes. Und ich möchte andeuten, welches Problem sich ergibt, wenn man sozusagen die Naturseite des moralischen Gefühls, also oder die im moralischen Gefühl steckt, nicht zu ihrem Recht kommen lässt, also wieder abspaltet. Die verkehrte Vorstellung von der Hypostase des ordnenden Geistes findet sich also nicht nur in den Niederungen frustrierter Ex-Linker, die sich zu einer säkularisierten Form des Aberglaubens an die Gottesebenbildlichkeit des Menschen bekennen. Sie findet sich vor allem in der bürgerlichen Philosophie und somit auch in den Kreisen der Tierrechtsbewegung, die einer idealistischen Tierethik das Wort reden und für ihren aussichtslosen Kampf für Tierrechte in der kapitalistischen Gesellschaft statt für Tierbefreiung gegen die kapitalistische Gesellschaft, die großen Geister, wir alle kennen sie, die großen Geister werden ohne Ende beschworen. Ich könnte jetzt ohne Ende Internetseiten finden, wo Zitate großer Geister tonnenweise zu finden sind von, wie heißen die alle, Einstein und sonst wie die irgendwas für Vegetarismus gesagt haben. Was? Schweizer. Albert Schweitzer und so weiter. Das erspare ich euch allen. Ihr kennt die großen Geister. Einer der Lieblingsgeister ist zum Beispiel der einer der Vordenker des Liberalismus, Jeremy Bentham. Und extra für Michael sage ich jetzt, dass Karl Marx Jeremy Bentham gehasst hat und ihn, wie ich auch meine, ganz zu Recht, wenn man sich die anderen Seiten von Bentham anguckt und den Hintergrund seiner Philosophie anguckt, ganz zu Recht als schwarzledernes Orakel des gemeinen Bürgerverstandes des 19. Jahrhunderts beschimpft hat. Jetzt freust du dich, ja, musst du auch. So. Adorno kritisiert die bürgerliche Ethik für ihre starren Prinzipienlehren, der Übertragung von Konsequenzlogik aufs Verhalten der Menschen. Die stringente Konsequenzlogik wird dort Organ von Unfreiheit. Der Impuls, die nackte physische Angst und das Gefühl der Solidarität mit den, nach Brechts Worten, quälbaren Körpern, der dem moralischen Verhalten immanent ist, würde durchs Bestreben rücksichtsloser Rationalisierung verleugnet, so Adorno. Im Gegensatz zur klassisch-marxistischen Auffassung wird Materie von den Frankfurtern nicht als bloßer Naturstoff begriffen, den der Mensch sich durch Arbeit in eine für sein eigenes Leben brauchbare Form bringt und aneignet, sondern Materie steht auch als der empfindungsfähige, verletzbare und quälbare Leib zur Disposition, an den der Geist stets zurückgebunden bleibt. Adorno hat das erläutert in negative Dialekte, da kann man das in voll und Gänze nochmal nachlesen. Ich versuche jetzt mal so, oder ich hoffe, dass ich jetzt hier einen entscheidenden Punkt rausholen kann. Ich werde eine Stelle zitieren. Beides, Körper und Geist, sind Abstraktionen von ihrer Erfahrung, ihre radikale Differenz ein Gesetztes. Sie reflektiert das historisch gewonnene Selbstbewusstsein des Geistes und seine Lossage von dem, was er um der eigenen Identität willen negiert. Alles Geistige ist modifiziert leibhafter Impuls und solche Modifikation der qualitative Umschlag in das, was nicht bloß ist. Drang ist die Vorform von Geist. Die vermeintlichen Grundtatsachen des Bewusstseins sind ein anderes als bloß solche. In der Dimension von Lust und Unlust ragt Körperliches in sie hinein. Aller Schmerz und alle Negativität, Motor des dialektischen Gedankens, sind die vielfach vermittelnde, manchmal unkenntlich gewordene Gestalt von Physischem, so wie alles Glück auf sinnliche Erfüllung abzielt und an ihr seine Objektivität gewinnt. Ist dem Glück jeglicher Aspekt darauf verstellt, so ist es keines. Diese Aussage hat Adorno nicht nur der vom Idealismus in seiner Hypostasierung des Geistes entwerteten physischen Erfahrung der Leiblichkeit, also der Dignität des Körpers, wieder zu ihrem Recht verholfen, sondern sie verweist auch darauf, dass idealistische Tierethiken, die sich beispielsweise auf die kantische Würde stützen und den Geist-Natur-Dualismus in ihre ethischen Modelle integrieren, die triebnatürlichen mimetischen Impulse, die sich mithilfe der Vernunft zum reflektierten Mitgefühl entwickeln können, vernachlässigen. Die kritische Theorie geht davon aus, dass das Moralische etwas ist, was dem natürlichen Wesen des Menschen innewohnt. Es ist also ein natürlicher Impuls, der den Zivilisationsprozess ebenso vorantreibt wie der Selbsterhaltungstrieb, der ja eigentlich immer gerne bei uns, gerade in den, also in, bei uns heißt in unserer Gesellschaft, in Form des, also ideologisch sozusagen ausgeformt im Sozialdarwinismus findet, aber der andere Aspekt, sozusagen das natürliche moralische Gefühl, wird kaum kultiviert. Friedrich Pollock weist darauf hin, dass daher die Forderung nach einer Begründung der moralischen Handlung auf einem Scheinproblem beruht. Sie setzt voraus, dass der individuelle Selbsterhaltungstrieb das allein Entscheidende im Menschen ist und dass man für das eigentlich Menschliche, das heißt alles, was sich erst unter besseren Bedingungen entwickeln kann, noch einer Begründung bedarf. Somit bedarf die Betroffenheit durch das Leiden anderer keines breit angelegten theoretischen Begründungsverfahrens. Sobald Leiden auftritt, signalisiert die erschütternde, brutale Macht des Faktischen, das Leiden muss abgeschafft werden. Wird das moralische Gefühl der Solidarität mit den quälbaren Körpern nicht freigesetzt, dann bleibt Moral der Sphäre des Naturzwangs verhaftet und regrediert auf die Imperative der Selbsterhaltung, um schließlich wieder im Abgrund des Natürlichen zu verschwinden. Hier schließt sich wieder der Kreis. Jetzt trinke ich einen Schluck und dann komme ich zu der anderen Form. Ich habe vielleicht nochmal einen Hinweis. Ich habe jetzt gerade gesagt, dass ich sozusagen die idealistische Seite, die Geistseite der Ideologie des Menschen dargestellt habe. Ich meine, dass es aber zwei Formen von Ideologien gibt und dass diese Form auch eine zumindest erstmal scheinbar natürliche Seite hat. Nach Adorno ist diese Form, die ich eben angesprochen habe, diese Ideologieform, eine, wie er sagt, Ideologie des Menschen für die Unmenschlichkeit, die von einem Jargon der Eigentlichkeit getragen wird. Damit meint Adorno eine Sprache als Kennmarke vergesellschafteten Erwähltseins, in der der Tonfall, in dem die Worte gesprochen werden, über ihren Sinn stehen und die überfließt von der Prätention tiefen menschlichen Angerührtseins. Adorno meint die Sprache der Vulgärform des Existenzialismus, wie sie von Martin Heidegger vertreten wurde. Diese Ideologie als Sprache mahnt an einigermaßen naturwüchsige gesellschaftliche Verhältnisse, wo die Institution des Tausches noch nicht über die Beziehung der Menschen alle Macht haben sollen. Ihr Kern, der Mensch, sei in den zeitgenössischen Menschen unmittelbar gegenwärtig, sein Urbild sei zu realisieren. Vergangene, vorarbeitsteilige Formen der Vergesellschaftung werden erschlichen als selbst ewige. Das ist, also war jetzt eine Definition von Adorno. Ihre Kategorien werden vorgetragen, Adorno, als wären sie nicht aus entsprungenen und vergänglichen gesellschaftlichen Zuständen abstrahiert, sondern kämen den Menschenwesen selbst zu, als dessen unveräußerliche Möglichkeit. Der Mensch ist die Ideologie der Entmenschlichung. Mit Marx gesprochen, der Vorwurf geht ja an Heidegger, wäre es so, dass Heidegger hier den Unmenschen findet, wo er seine wahre Wirklichkeit sucht und eigentlich suchen müsste. Die Substanz des Menschen ist bloß noch Ohnmacht und Nichtigkeit, der in der gegenwärtigen Gesellschaft tatsächlich mehr stets sich annähert. Solcher geschichtliche Stand wird ins reine Menschenwesen verlegt, bejaht, verewigt in eins. Leid, Übel und Tod seien, wie es im Jargon heißt, anzunehmen, nicht zu ändern. Die Menschen sollen ihr Sein als Nichtigkeit anerkennen, real vermeidbare oder wenigstens korrigible Not als menschliches des Menschenbildes ehren. Ideologie sei diese Allmenschlichkeit, Fratze der Gleichheit dessen, was Menschenantlitz trägt, deshalb, so Adorno, weil sie ungemilderten Unterschiede gesellschaftlicher Macht unterschlägt. Wir kennen das, darauf gehe ich jetzt nicht näher ein, aber wir kennen das heute, und das finde ich brandaktuell in der Rhetorik des Vorwurfs, dass man Kapitalverhältnisse personalisiert. Also wir haben heute ja sozusagen ein Ideologem, wo der ausgebeutete Industriearbeiter in Pakistan, meinetwegen das teppichknüpfende Kind, gleichgesetzt wird mit dem Großkapitalisten, der irgendwo Global Player ist. Das ist im Moment sehr en vogue. Ich finde, dass sich dieses Motiv darin findet. Wobei ich auch nicht einer reinen Personalisierung des Kapitalismus das Wort reden will, ganz und gar nicht. Aber es ist eben nicht das eine und auch nicht nur das andere. Die Menschen sollen ihr Sein als Nichtigkeit erkennen, real vermeidbare oder wenigstens, ich habe mich gerade versprochen, ich muss nochmal weitergehen. Ich komme dazu zu den Vorwürfen, die Adorno dem verrohten Existenzialismus gemacht hat. Dieser Vorwurf ist nämlich, dass der Existenzialismus in Wahrheit eine religiöse Matrix hat. Die Engelszung, mit welchem er, dann ist dieser Jargon gemeint, das Wort Mensch registriert, bezieht er von der Lehre von der Gottesebenbildlichkeit. Er klingt desto unwiderleglicher und bestechlicher, je sorgfältiger er gegen seinen theologischen Ursprung sich abdichtet. Religiöse Züge trägt diese Ideologie des Menschen auch, weil sie vorgaukelt, die herrschenden Verhältnisse seien von dem Menschen, dem Seinsmächtigen Ohnmächtigen, um in dieser Nomenklatur zu bleiben, gemacht und nicht von einigen Menschen in bestimmten Machtpositionen. Die angebliche eingeborene menschliche Unzulänglichkeit verlangt nach Unterwerfung. da die Autoritäten, Institutionen, Verhältnisse aber nicht mehr als Gottgewollt legitimiert werden können, sondern nur noch als das, was sie sind, werden sie radikal böse. Je ohnmächtiger der Einzelne der verwalteten Welt gegenübersteht, desto mehr wird der Ersatzgott, das freie Individuum, angerufen und fetischisiert. Das freie Individuum hat im Neo- und Ultraliberalismus, meine ich jetzt, absolute Hochkonjunktur. Das gesellschaftliche Verhältnis, das in der Identität des Subjekts sich verkapselt, wird zum an sich entgesellschaftet. Das Individuum, das auf kein festes Eigentum mehr vertrauen kann, klammert sich an sich selbst in seiner äußersten Abstraktheit als an das Letzte und vermeintlich Unverlierbare. Die Ideologie des Menschen, die Unmenschlichkeit zelebriert, Unterdrückungs- und Machtverhältnisse nivelliert und verhüllt, die Selbstheit des Individuums preist, hat in Zeiten der radikalen Marktentfesselung wie diesem im Moment, in dem wir leben, Hochkonjunktur, wie ich bereits sagte. Heideggers abstraktes Selbst erfährt momentan eine Renaissance, in dem von den Antideutschen und anderen Liberalen frenetisch bejubelten freien Individuum, das den Makel hat, dass es noch gar nicht existiert. Es wird bloß suggeriert, wie Adorno schon Heidegger vorwarf, Wesenhaftes sei wirklich und mit demselben Streich Seiendes sei wesenhaft, sinnvoll, gerechtfertigt. Und indem es durch Konkurrenz und den Tausch gesetztes Bloßes oder als Geldmonade definiert wird, unser Lieblingsvokabel momentan, verkommt das freie Individuum letztlich nur zur billigen Karikatur. So sehr die Existenz des freien Individuums, das meiner Ansicht nach nach wie vor ein armes Würstchen ist, eine Lüge ist, so sehr sind es freilich auch seine vermeintlich freien Entscheidungen. Sie werden nicht nur suggeriert, sondern auch als sein sollender Garant für die Verhüllung und die Aufrechterhaltung brutaler Herrschaftsverhältnisse herangezogen. So ist es in unzähligen Pamphleten mit Überschriften wie zum Beispiel Veganismus versus Kommunismus, da kann man die Lüge lesen, die Ausbeutung von Tieren und die Produktion und Konsumtion von Fleisch sei eine Frage des, wie es heißt, individuellen Geschmacks, unterliege und habe einzig und allein der freien Entscheidung des Individuums zu unterliegen. Wie gesagt, dieses freien Individuums, das es nicht gibt. Es sei eine reine Privatsache und kein Gegenstand gesellschaftlicher Befreiungskämpfe, wenn also die Frage des Fleischessens oder nicht. Was der schmerbäuchige, dumpfdeutsche Oktoberfestbesucher und der Kommunist, in Anführungszeichen, der, wenn es ums Fressen geht, sekundenschnell zum grunzenden, blutsaufenden Erdhöhlenbewohner mutiert, gemeinsam haben, nicht nur die durch und durch individuelle Liebe zu Schweinskopfsülze, Bockwurst, Frikadelle und Kalbskotelett, nein, sondern auch, und das ist, sondern auch, dass sie das Massengemetzel an den Tieren aus der Katastrophengeschichte der menschlichen Gesellschaft direkt in die Privatsphäre verlegt haben. Einziger Unterschied, erster, nämlich der schmerbäuchige Oktoberfestbesucher, drückt sich die blut- und fetttriefenden Tierkörperteile bevorzugt unterm Bierzeltdach in seinen Wanst und zweiter stopft sich die pasteurisierten und zur Unkenntlichkeit zermatschten Tierleiber als standardisierten Massenfraßmüll, freilich ganz individuell, beim Burger King in den Schlund, während er mit der Redaktion der Zeitschrift Bahamas von seinen ganz privaten und äußerst, wie ich meine, erbärmlichen Kommunismus träumt, der ein Leben im Luxus garantiert und sieht so aus. Es wird opulent den verfeinerten Genüssen nachgegangen werden, also dann im Kommunismus. Das gilt besonders für die Fleischeslust und zwar in allen Varianten. Schließlich und entscheidend wird dem Wunsch des Einzelnen nach Absonderung von den anderen immer mit dem größten Respekt zu begegnen sein. Soweit zum Kommunismus. In seiner Abhandlung Die antideutsche Ideologie hat Robert Kurz das Superindividuum, das sich bei näherer Betrachtung als widerliches Subjekt erweist, als sozialpathologisches Epiphänomen des Zusehens aus dem Neo in den Ultraliberalismus zurückfallenden Spätkapitalismus analysiert. Kurz beschreibt das von Antideutschen als freies Individuum ausgegebene Wertsubjekt treffend als Superego. Als vereinzelten Menschen, der jede Forderung nach Solidarität, mit welchen quälbaren Körpern auch immer, als lästig und nicht hinnehmbare Zumutung empfindet, jede Ansammlung von Menschen, die nicht in ein durchschnittliches bürgerliches Wohnzimmer passt, als Volksgemeinschaft denunziert und jede Empathie für Leidende, Schwache, Arme verächtlich macht. Ein Individuum, das die Restmenschheit längst ausgeschlossen hat, weil sie sie als Nullität wahrnimmt. Ein Individuum, das die sich vor Schmerz, Angst und Verzweiflung in den Tiertransporten windenden Rinder, Schweine und Schafe spöttisch zum Essen auf Rädern verdinglicht und sich gar nicht genug an der eigenen individuellen, freilich ganz individuellen und privaten Grausamkeit, Skrupellosigkeit und Gemeinheit delektieren kann. Robert Kurz hält die antideutschen Individualisten für neue Träger der Ideologie des Menschen, für die Unmenschlichkeit. Die Antideutschen sind sehr deutsche Existenzialisten des affirmierten, abstrakten Selbst. Sie gehen rücksichtslos darüber hinweg, dass die neoliberale Ermahnung zur Selbstverantwortung in Anführungsstrichen nichts anderes meint als den Zwang zur totalen Selbstauslieferung an die Konkurrenz, dass das Postulat des Schutzes des Privaten nichts anderes meint als den Schutz der Besserverdienenden, von der Steuerbefreiung bis zum Sicherheitsluxusghetto, und dass die radikalliberale Entstaatlichung nicht nur den Leviathan auf seine reine Repressionsfunktion zurückfährt, sondern auch den totalen Zwang zum Mitmarschieren im Glied der Totalkommerzialisierung impliziert. Zitat Ende. Adorno, der absurderweise von Antideutschen bevorzugt als Argument für die Durchsetzung dieses negativen Principium Individuationis missbraucht wird, beschreibt in seinem Aphorismus Monade, eines der Modewörter in dieser Szene ja auch, deswegen passt das, das abstrakte Individuum als Atavismus. Er geht also noch einen Schritt weiter als Robert Kurz. Als Vereinzelten, der unweigerlich in den andauernden Kriegszustand blinder Selbsterhaltung zurückfallen muss. Gesellschaftlich, so Adorno, zeigt die Verabsolutierung des Individuums den Übergang von der universalen Vermittlung des gesellschaftlichen Verhältnisses, die als Tausch stets zugleich auch Einschränkung des in diesem realisierten je eigenen Interesses erheischt, zur unmittelbaren Herrschaft an, deren die Stärksten sich bemächtigen. Durch diese Auflösung alles Vermittelnden im Individuum selber vermöge dessen, es doch auch ein Stück gesellschaftliches Subjekt war, verarmt, verroht und regrediert ist auf den Stand des bloßen gesellschaftlichen Objekts. Als im Hegelschen Sinn abstrakt Verwirklichtes hebt das Individuum sich selbst auf. Die Zahllosen, die nichts mehr kennen als sich und ihr nacktes, schweifendes Interesse, sind die gleichen, die kapitulieren, sobald Organisation und Terror sie einfängt. Damit verbunden mit diesem, habe es gerade diesen Abschnitt Ideologie des Menschen abgeschlossen, indem ich versucht habe, jetzt die Naturseite oder Pseudo-Naturseite, die ja letztendlich in den Idealismus wieder zurückfällt, darzustellen. Nahtlos, meiner Meinung nach, schließt sich an die Rhetorik die emphatische Rhetorik von Zivilisation und Fortschritt. Ich meine, dass sie inzwischen längst zum Fetisch verkommen ist. Nicht die Rhetorik, sondern die Zivilisation und der Fortschritt selbst. Adorno und Horkheimer haben den Menschen in der verwalteten Welt die traurige Diagnose eines total entfremdeten Verhältnisses zu den Tieren und der Natur gestellt. Aufs Tier zu achten gilt nicht mehr bloß als sentimental, sondern als Verrat am Fortschritt. Die Frankfurter kritisierten den ungebrochenen Fortschrittsglauben, weil ausgerechnet in der Industriegesellschaft eine rein instrumentelle Rationalität die absurde Situation hervorgerufen hat, dass das reale Leiden nicht nur nicht proportional mit dem Anwachsen der Mittel zu seiner Abschaffung geringer wird, sondern dass instrumentelle Vernunft als zerstörerisches Antriebsorgan der doppelten Naturbeherrschung die Regression in die Barbarei immer bedrohlicher forciert. Die Technik, als um ihre natürliche Verwertung betrogene Naturmacht, treibt also in der industriellen Moderne ihre Ansprüche am Menschen und am Tiermaterial ein. Die Geschichte der Anstrengung des Menschen, die Natur zu unterwerfen, ist untrennbar mit der Geschichte der Unterwerfung des Menschen durch den Menschen verbunden. Die Barbarei ist, wie Adorno es eindringlich sagt, in das Prinzip der Zivilisation selbst eingeschrieben. Genau das wollen die Verfasser eines Artikels mit dem Titel »Zur Verteidigung der Zivilisation« nicht begreifen. Nicht nur, dass sie sich, wie in dieser Szene üblich, eines billigen Taschenspielertricks bedienen, indem sie von Zivilisation, freilich ist dann immer ausschließlich die westliche gemeint, sprechen, das klingt ja auch viel humaner, von Zivilisation zu reden, wenn sie aber eigentlich tatsächlich Kapitalismus meinen. Um die Millionchen von leider etwas, sage ich mal, unschönen Zwischenfällen, zum Beispiel Genozide, Folter, Massenmord, die sich im Laufe der Menschheitsgeschichte ereignet haben, bloß sauber von der Humanität, nur so von Humanität strotzen, denn muss man ja sagen, westlichen Zivilisationsgeschichte abzutrennen, haben die Verfasser die Barbareien einfach in eine herbeihalluzinierte Epoche ausgelagert, die sie als vorzivilisatorisch bezeichnen. Also das würde mich mal sehr interessieren, was das eigentlich sein soll, als sei die Geschichte des Menschen nicht seit jeher Zivilisationsgeschichte gewesen. Also wir haben hier praktisch so Geschichte als Zweiteiler, das gibt es vielleicht in irgendwelchen Soaps oder sonst irgendwelchen Serien, aber dass Geschichte sich so vollzogen haben sollte, also in einem vorzivilisatorischen Teil, der dann irgendwann abgeschlossen ist und dann kommt Mensch nochmal von vorn und sagt, jetzt machen wir mal Zivilisation, das finde ich schon interessant. Ist das Manöver der Spaltung der Geschichte in eine gute, vernünftige Zivilisationsgeschichte, die sich durch eine warenförmig erreichte Absonderung von Natur- und Stammesgemeinschaft kennzeichnet und deren Regeln und Konventionen Mittel der Humanisierung sind, so die Antideutschen in diesem Artikel, und in eine böse, natürliche Vorzivilisationsgeschichte, die einzig und allein den Zweck verfolgt, Menschen und Natur wieder in die vorgeschichtliche Einheit zurückzuwerfen, ist das erstmal gelungen, ist es nur noch ein kleiner Schritt zur Verteufelung der sogenannten Fortschrittsfeinde und ihrer Zivilisations- und Kapitalismuskritik. Die vegane Kritik am Kapitalismus spiegelt nur Verblödung und reaktionäre Zivilisationsfeindschaft wider, dröhnt es dann auch aus dem antideutschen Lager. Mit besonderem Hass begegnen die Fortschrittsfreunde Veganern und Vegetariern, die nicht aus der westlichen Welt stammen. Im Fall von Vegetariern, die nicht aus der westlichen Kultur stammen, und zwar also die aus Indien stammen, hier im konkreten Fall, können sie sogar ihre Begeisterung gar nicht mehr einkriegen. Es heißt, aus unmenschlichen Verhältnissen befreiten die imperialistischen Briten die Inder. Befreiung Massenmord war. Aber es existiert seither das Wissen, wenn auch immer noch nicht die Praxis, dass die Kuh im Magen des Menschen zu landen habe. Zitat Ende. Nicht nur, dass hier die Opfer des Imperialismus verhöhnt, der Fleischkonsum zum kategorischen Imperativ erhoben und Rinder zum Mageninhalt des Menschen ontologisiert werden, mit dieser Aussage wurde auch die neoliberale Achse des Guten komplettiert. Kapitalismus gleich Zivilisation gleich Fleischkonsum gleich Fortschritt. Diesem ebenso undialektischen wie das schlechte bestehende abfeiernden Fortschrittsbegriff setzt Adorno einen dialektischen, die herrschenden Verhältnisse überschreitenden entgegen. Fortschritt heißt, so Adorno, aus dem Bann heraustreten, auch aus dem des Fortschritts, der selber Natur ist, in dem die Menschheit ihrer eigenen Naturwüchsigkeit inne wird und der Herrschaft Einhalt gebietet, die sie über Natur ausübt und durch welche die der Natur sich fortsetzt. Für Adorno beginnt der Fortschritt also dort, wo er endet. Denn für ihn gilt es, den Kreislauf der naturverfallenen Naturbeherrschung des Menschen, indem die Herrschaft der Natur sich unaufhörlich fortsetzt, zu sprengen. Der Sprengstoff für dieses waghalsige Unterfangen ist die Dekadenz. Jetzt nicht erschrecken, darunter versteht Adorno nicht etwa blutige Gladiatorenkämpfe, also Brot und Spiele, beziehungsweise das Brot wird dann ja weggelassen, sondern nur noch die Spiele kultiviert, auch nicht gefüllte Giraffenhälse, wie man sie jetzt aus Asterix kennt, von den Römern, und auch nicht das, was in antideutschen Gazetten abgefeiert wird, Champagner und Kaviar und Rinderbraten und was das alles noch sein könnte, sondern er meint vielmehr einen provokativen Irrationalismus, der die Unvernunft der herrschenden Vernunft unterminiert, den Konsens der repressiven Gesellschaft bricht und die falsche Zweckmäßigkeit ihres Betriebs hintertreibt. Eine Dekadenz als Fata Morgana jenes Fortschritts, der noch nicht begonnen hat, findet Adorno bei dem impressionistischen Schriftsteller Peter Altenberg beschrieben, der 1859 bis 1919 in Wien gelebt hat. Ich zitiere Altenberg: Pferdemisshandlung. Sie wird aufhören, bis die Passanten so irritabel dekadent sein werden, dass sie, ihrer selbst nicht mächtig, in solchen Fällen tobsüchtig und verzweifelt Verbrechen begehen werden und den hündisch feigen Kutscher niederschießen werden. Pferdemisshandlung, nicht mehr mit ansehen können, ist die Tat des dekadenten, nervenschwachen Zukunftsmenschen. Bisher haben sie eben noch die armselige Kraft gehabt, sich um solche fremde Angelegenheiten nicht zu kümmern. Also nicht, um nicht misszuverstehen, er sagt das emphatisch. Er sagt, das ist ein, also der Luxus, einzugreifen, obwohl man nicht eingreifen muss. Die Pferdemisshandlung, die alltäglich ist, die auf den Straßen zu dem Alltag gehört, plötzlich anzugreifen, plötzlich den Aufstand dagegen zu proben, das ist deshalb Dekadenz, weil die Gesellschaft das überhaupt nicht hergibt. Die Gesellschaft verlangt es nicht, weil es in ihrer Gesellschaft Normalität ist, Pferde zu misshandeln. Adorno setzt Hoffnung auf das Individuum als Platzhalter der Menschheit und Vorbote wahrer Menschlichkeit. Aber sein Individuum ist kein abstraktes, kein stumpfes Ellenbogen-Ego, das im Kampf für Luxusgüter über Leichen geht, wie das Antideutsche. Das von Adorno gehegte Individuum ist vielmehr Motor eines Fortschritts, der in der bestimmten Negation der Naturbeherrschung durch die Vernunft besteht, die sich durch Naturbeherrschung entfalten kann. Adorno meint ein Individuum, das nicht einzig und nicht vereinzelt ist, sondern er meint eines, das den anderen deshalb voraus ist, weil es Fortschritt nicht als herrschaftlichen Triumph des Menschen über die Natur begreift, sondern als Widerständiges, das den Triumph des radikal Bösen in die Parade fahren will. Adornos Individuum will, mit Peter Altenberg gesprochen, der Erste sein, der weiß, die ganze Menschheit kommt hinter ihm. Das heißt, für Altenberg, alle Menschen werden einst ganz fein, ganz zart, ganz liebevoll sein. Vielen Dank. Also auch der, sagen wir mal, der Kitsch, der am Ende ist, ich finde nicht, also ich könnte jetzt lange darüber diskutieren, warum es natürlich kein Kitsch ist, aber kitschig klingt, finde ich, ist auch schon eine Form von Dekadenz, wie sich Altenberg, also von emphatischen Sinne Dekadenz, wie sich Altenberg hier also so diesen Gefühlsausbruch erlaubt. Deshalb fand ich sehr, sehr schön von ihm niedergeschrieben. Und wie gesagt, auch von Adorno beobachte, ich hätte es sonst gar nicht gefunden. Und er hat das auch in dem von mir vorhin so heiß empfohlenen Aufsatz nochmal dargelegt, was diese Dekadenz heißt, und hat das natürlich nochmal ausführlicher hergeleitet auch.